von diesem Teil der Erde Hast und Halt. Staub und Stein kenn ich, das stirb und werde. Diese Stadt ist mir vertraut. Hier war ich klein, hier werde ich groß. Zu sein. Laut, laut, laut, laut, laut und empfindlich wie ein neugeborenes Kind ist Berlin eine Stadt, in der ich mich zu Hause fühlt. Auf diesem Teil der Erde war bitterer Brand, lange Nacht, dass nie mehr Krieg sein werde. Dazu sind wir aufgewacht, hier fang ich an. Jedweden Tag, hier, wo ich kann. Von diesem Teil der Erde hab ich mein Teil, dass ich mehr, dass sie geteilt und werde, steigen meine Wünsche steil. Schön soll sie sein, menschlich und wahr. Stein. Laut, laut.